Zum Tag von Songun legte Jong Il-sim, Ehefrau des Helden der Republik An-dong-su, am 24. August an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkorb nieder und verneigte sich davor.